Jetzt wollen wir uns ein wenig mehr bewegen. Könnt ihr tanzen und hüpfen und winken und euch drehen? Und los geht's mit Schwung in das nächste Lied. Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Tanzen, tanzen, tralalalala. Tanzen, tanzen, tralalalala. Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Hüpfen, hüpfen, tralalalala. Hüpfen, hüpfen, tralalalala. Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Stampfen, stampfen, tralalalala. Stampfen, stampfen, tralalalala. Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Dreht euch, tralalalala. Dreht euch, tralalalala. Das hat Spaß gemacht. Lasst uns gleich weiter tanzen.